Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt. Rückblende. 22. Juli 2011. 7:22. Regierungsviertel Oslo. Freitagnachmittag. Kein Mensch auf der Straße. Der Parkplatz geleert bis auf ein Fahrzeug. Weißer Transporter. Dann die Explosion. Druckwelle. Schlanke Bäume im Orkan. Scherbenregen. Hallo? Hallo? Noch so drei Hjelp? TheDailyBeast.com. Newsweek Magazin, New York. 24. Juli 2011. 10.44 Uhr. Anders Breivik used anger against women to cast himself as a crusader. Oh shit. Die Standard.at, Wien. 26. Juli 2011. 15.19 Uhr. Rechtsnationales Gedankengut kommt nicht ohne Feindbilder und Schuldzuschreibungen an die anderen aus. In seinem Manifest erklärt Breivik die Feministinnen als den Feind im Inneren Europas. Regina Frei, Bloggerin, gender.de Berlin, Mittwoch, 27. Juli 2011. Also in meinem Blog selbst gab es nur positive Reaktionen im Sinn von, oh, interessant und gut, dass es mal jemand sagt, weil das liest man ja nicht so in der Zeitung, dass Breivik ganz arg gegen Feminismus oder die Feministinnen sich sehr kritisch äußert, die in Verbindung bringt mit seinem großen Feind des Kulturmarxismus etc. pp. Burkhard Körner, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Traditionelle Rollenbilder, wie zum Beispiel die Frau als Mutter und Hausfrau oder der Mann als Kämpfer und als der Verantwortliche für den Fortbestand des Volkes, sind fester Bestandteil rechtsextremistischer Ideologie. Michael Savakis, Blogger, maskulist.de, Frankfurt am Main, 30. Juli 2011. Nach dem kulturpolitischen Unfall von Norwegen kann nichts so bleiben, wie es war. Denn allzu viele sind es, die endlich sprechen wollen. Sprechen und gehört werden müssen. Andernfalls fände sich Norwegen in absehbarer Zeit fatal erweitert. Maskuline Muskelspiele. Ist der Antifeminismus eine Gefahr für die Demokratie? Eine Recherche im deutschen Cyberspace. Feature von Ralf Hohmann. Rechts von meinem Computermonitor habe ich Platz für den großen Pott Kaffee. Links von meinem Rechner steht das Radiogerät. Nichts ist schöner, als durch das World Wide Web zu surfen und nebenbei Radio hören. Links vom Rechner auch der Aschenbecher, damit ich die rechte Hand ganz frei bekomme, zum Tippen und zum Mausklicken. Bevor es nun zum ersten Klicke die Klicke die Klick geht, noch eine Hintergrundinformation. Dort, wo mein Rechner steht, ist eine weiße Wand. Und weil ein schwarzer Monitor vor weißer Wand etwas langweilig wirkt, habe ich seit einiger Zeit dazwischen eine Blumenvase. Das ist untypisch für Computernerds. Das ist untypisch für Computernerds. Denn Wetware und Hardware vertragen sich nicht. Wetware, das ist alles nasse, feuchte. Menschen zum Beispiel. Oder Blumenwasser. Blumen sind auch untypisch für Männer. Blumenschmuck ist Frauensache. Zumindest wenn ich der Statistik glaube. Aber muss ich als Mann immer meiner Statistik gerecht werden? Heute tragen die jungen Männer Bärte und spielen Gitarre. Oh Mann, der Spiegel. Das starke Geschlecht sucht seine Rolle. Und sehr mit sich selbst beschäftigt. Die Schmerzensmänner. Für die Melancholie und Lamoyanz in der deutschen Männerliteratur gibt es keinen Grund. Nach wie vor gilt hierzulande eine Männerquote von 90% in den Spitzenpositionen. Bei den klassischen Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe sind es gut 70% Männer, die dadurch Geld haben. Für Autos, für Frauen, für ihre Familie. Das Ganze hängt zusammen mit dem Diskurs über die männliche Krise, den wir in den Mainstream-Medien haben, zum Beispiel die Schmerzensmänner. Und dazu ist anzumerken, dass es eine Vorstufe der männlichen Opferideologie ist. Hinrich Rosenbrock, Sozialwissenschaftler, Philipps-Universität Marburg. Männlichkeit muss sich heute, glaube ich, ganz anders definieren, anders aufstellen, sich erweitern um neue Rollenelemente. Thomas Gesterkamp, Männerbuchautor, Köln. Und die Maskulinisten sind der Versuch, diese neuen Rollenelemente abzuwehren und sich auf die Alten zu stützen, was, glaube ich, zum Teil ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Maskulinisten. Das sind Männer und Frauen, die von einer biologischen, also natürlichen Überlegenheit des Mannes aufgrund seines Wesens überzeugt sind. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Richtung innerhalb der antifeministischen Bewegung, zum Beispiel zur Abwehr des Frauenwahlrechts. Ich fülle meine weibliche Vase hinter meinem männlichen Computer mit frischem, natürlichem Wasser. Das gute Stück Glas ist übrigens rosa und hellblau gestreift. Rosa und hellblau. Vor etwa 80 Jahren kamen diese optischen Geschlechterkennungen auf, mit der Erfindung kochfester Farben und der Waschmaschine. Vorher hatten Kleinkinder meist weiß bzw. eher Grauschleier getragen, lese ich im Online-Magazin für Farbe in Wissenschaft und Praxis. Auf die Seite bin ich gerade zufällig gestoßen bei der Yahoo-Suche nach Infos für Wandfarbe zum Heimwerken. Mein Computer hingegen ist nicht bunt, sondern schwarz. Das gilt als neutral. Dazu ein Schluck schwarzer Kaffee und dazu eine Zigarette, schwarzer Tabak ohne Filter und die Kippe in den Mundwinkel geklemmt, sozusagen gebogartet. So fühle ich mich gewappnet, um in die Suchmaschine einzutippen: Breivik und Maskulinist. Meinten Sie Breivik, Maskulinist? Yes. Der heutige Maskulinism kommt aus der globalen Internetsprache Englisch. Im Deutschen ist der Ausdruck Maskulist, wie sich manche Aktivisten selbst bezeichnen, eher selten. Das liegt daran, dass der Maskulismus hierzulande vor allem ein Online-Phänomen ist und die wenigen Offline-Vereine der Szene wie Agens e.V. oder Mandat sich öffentlich als Männerrechtler geben. Auf sie aufmerksam geworden bin ich durch Anders Behring Breivik. Der Attentäter war digitaler Aktivist. Seine Gedankengänge konnten im Internet verfolgt werden. Haben diejenigen, die sie gelesen haben, Anders Breivik als obskuren Spinner abgetan? Haben sie sein Bedrohungspotenzial nicht einschätzen können? Oder waren sie seiner Meinung? Wie wird in diesen Netzwerken agiert, gedacht und geschrieben? Kommt am Ende der Kommunikation der Knall, von dem die Antifeministen gerne schreiben, wenn die virtuelle Welt zur realen wird? Zum Real Life? Oder wie das im Netzjargon ursprünglich hieß, zum Meatlife. Zum Meatlife. Zum lebendigen Fleisch. Ich begebe mich auf die Spuren solcher maskulistischer Blogger, in die Untiefen ihrer Foren und Boards, in die virtuellen Räume, dort, wo die Trolle hausen, in das Wetter des Shitstorms. Ich surfe auf den Wellen der Hate Speeches und sitze am Cybertresen. Wenn wir mit dem Islam zusammenprallen, muss der feministische Scheiß zuerst weg. Weil wir ihn nicht mehr brauchen können. Weil wir dann Männer brauchen, die männlich sind. Und Frauen, die weiblich genug sind, ihnen die Fürsorge und den Rückhalt zu geben, die kämpfende Männer brauchen. wgvdl.com Es ist ja sehr bezeichnend, dass in den ganzen Presseäußerungen, die wir haben, nach diesen Utøya-Morden, immer betont worden ist an erster Stelle, es handele sich bei Breivik um einen Anti-Islamisten. Immer an erster Stelle. In den ersten ein, zwei Wochen war noch die Rede davon, weil das noch so frisch war und man konnte seinen Blog nachlesen, die ganzen Äußerungen gegen Frauen, die da drin sind. Die fielen in der sogenannten Rezeption durch den Journalismus zunehmend weg und schließlich ganz weg. Das kann man nur so deuten oder interpretieren, dass es eine ganze Menge Männer gibt, die jetzt nicht mit dem Gewehr in der Hand rumlaufen, sondern nur am Computer sitzen oder Zeitungen vollschreiben oder ähnliche Dinge tun, dass die in einigen dieser antifeministischen Punkte bei Breivik ganz ähnlich empfinden. Und um sich selber nicht in der Nähe von diesem Typ anzusiedeln, unterschlagen sie das einfach und machen einen Anti-Islamisten aus ihm. Freiburg im Breisgau. 10 Minuten vom Bahnhof. Kaum Autos auf der Straße. Street View ist nicht verfügbar. Aber ein Foto hochgeladen von einem User. Ein angewilderter Garten. Das Tor dazu weit offen. Links eine schlichte Haustür. 3 Klingelknöpfe. Auf dem obersten und untersten steht Teveleit. Vater und Sohn. Eine Frau öffnet. Dann die enge Kellertreppe. Ein Übungsraum, Schlagzeug, Gitarren. Worin liegt die Bedrohung für eine bestimmte Sorte Mann? Denn es ist ja nicht für alle Männer eine Bedrohung. Es gibt ja genau den Teil der Gesellschaft, die genau gegenteilig redet. Erst wenn es eine Gleichheit, eine Gleichberechtigung, eine tatsächliche gibt zwischen Männern und Frauen, zwischen den Geschlechtern oder auch anderen, trans, zwischen, queer und so weiter, Geschlechtern, erst dann kann man sich in einer Gesellschaft einigermaßen frei fühlen, weil sich alle dort frei bewegen können. Klaus Teveleit, Kulturtheoretiker, Schriftsteller. Autor der Männerfantasien. Ein Klassiker der Männerforschung aus den 70er Jahren über den soldatischen Mann. Nun gibt es aber Leute, für die gehört zum sich frei bewegen, dass andere unter ihnen sind. Und damit kommen wir auf den Körper des soldatischen Mannes, der damit zu kämpfen hat, mit dem, was ich in Männerfantasien den Fragmentkörper genannt habe. Das ist eine Körperlichkeit, die sich bedroht fühlt von sich selber, von ihrer eigenen Struktur. Ich suche nach Breivik-Fotos. Google liefert über 30 Seiten an Thumbnails. 99% betreffen tatsächlich Breivik selbst. Fast keine Fehlerquote. Ein Topwert. Bei mir wären es allerhöchstens 10%. So viel Fotos liefert die Suchmaschine allein von Breivik selbst entworfener Uniform. Eine Männerfantasie erster Garnitur. Sein Ärmelwappen ist der Totenkopf. Also die Uniform ist ein Körperteil des soldatischen Mannes, Teil, der ihn zusammenhält. Bei Breivik, ja, sehr schön zu sehen an den Fotos von sich selber, die er ins Netz gestellt hat, die er veröffentlicht hat. Klaus Teveleit geht hinter ein Regal, sucht ein paar seiner Bücher zusammen, wandert entlang hunderter fein säuberlich sortierter Videokassetten. Das Bild vom Mann. Das Schlimmste für diesen Typ ist, man nehme ihm die Uniform, man nimmt ihm das alles weg und er stünde nackt da. Die ganze Angst dieser Männer vor Nacktheit, das bedeutet für sie Schutzlosigkeit. Für andere kann Nacktheit bedeuten, man nähert sich und man vermischt sich mit anderen Personen. Das ist für diesen Typen lebensbedrohlich, das ist der Tod. Und den Tod bekämpft man, indem man ihn anderen gibt, an andere weiterverteilt. Das ist ein Strukturgesetz all dieser politisch fundierten Killer. Frauenbeauftragte erschossen. Allerdings in Afghanistan. Belästigung man geht nicht von Männern, sondern von Weibern aus. Ja, muss man ja mal anfangen. Ich postuliere ein Recht des Mannes, sexuell nicht zu aufschreien. Tretet das Feminat in die Tonne. wgvdl.com. Münster in Westfalen. Der Domplatz, St. Paulus. Nach dem Krieg war hier alles plattgebombt. Dann kam der Wiederaufbau im Vorkriegskleid. Straßenansicht einschalten. Enge Gassen. Zoom. Ein Brücklein. Noch ein Zoom. Mit geschmiedetem Geländer. Mit Daumen und Zeigefinger größer ziehen. Lupe. An das Geländer sind 10 Kondome geknotet. Breivik, der hat mit einem bestimmten Bild argumentiert. Also der hat gesagt, es gibt halt den Kulturmarxismus. das ist unser Hauptfeind. Und dieser Kulturmarxismus, der hat quasi eine neue Armee, das sind die Feministinnen mit Anhang, also lila Pudel. Und die haben wiederum eine Waffe, die nennt sich Political Correctness. Und damit sorgen die halt dafür, dass in Europa halt diese wehrhafte Männlichkeit zerstört wird. Andreas Kemper, Blogger, Buchautor Die Maskulisten, Wikipedia-Aktivist, Nickname Schwarze Feder. Er wartet etwa 300 Meter von der Kondombrücke entfernt in einem Café. Mittagstisch laut Online-Menü, Falafel mit Salat. Die Präservative an der Brücke sind der Überrest des 1000-Kreuze-Marsches, jedes Jahr zum Weltfrauentag. Online-Ausgabe der Münsterschen Zeitung, 10. März 2013. 80 radikale Abtreibungsgegner marschieren betend und mit großen weißen Kreuzen in der Hand durch die Innenstadt. Der 1000-Kreuze-Marsch, in der Vergangenheit schon oft eskaliert, bleibt dieses Jahr aber weitgehend friedlich. Auf der anderen Seite kriegen die Europäer keine Kinder mehr. Das ist halt ein weiterer Effekt vom Feminismus und von der Political Correctness. Und das heißt, der Islam kann jetzt mit seiner wehrhaften Männlichkeit und mit seiner Fruchtbarkeit Europa überrennen. Und das ist natürlich schon sehr weit rechts, also rechtsextrem. Kulturmarxismus. Anders Breiviks Kampfbegriff-Mixtur aus seiner gesampelten Bekennererklärung bin ich schon hinterhergesurft. Bis zu einem konservativen Think Tank aus Washington, einer Politikberatung im Umfeld der Republikanischen Partei. Die Verursacher des Cultural Marxism seien deutsche Exiljuden, heißt es, die durch sexuelle und popkulturelle Freiheit die amerikanischen Sitten zerstören wollten. Weltherrschaft durch Woodstock? Klicke die Klicke die Klick. Antisemitische Verschwörungstheorien, grundsaniert und aufgehübscht. Arne Hoffmann, Maskulist, Schriftsteller, einer der Wortführer der Männerrechtsbewegung in Deutschland. Blog Genderama. Als dann der Massenmord von Anders Breivik stattgefunden hat, okay, es gibt offenbar auch einige Leute im rechten Rand der Männerbewegung, die damit noch immer nicht besonders kritisch umgehen, dass ich dann ganz radikal gesagt habe, okay, dann ziehen wir hier mal einen klaren Schnitt, um sozusagen ein Zeichen zu setzen, wird erstmal das Bloggen von mir komplett eingestellt. Und da ich von vielen Leuten als eine Art Motor der Männerbewegung wahrgenommen werde, war das auch ein klares Signal an diese Leute. Arne Hoffmanns Signal zur Mäßigung hat offensichtlich wenig bewirkt. Mittlerweile bloggt er wieder und liefert Stoff für die männliche Opferideologie. Das heißt, vermeintliche Belege für die antifeministische Verschwörungstheorie. Und auch 1,5 Jahre nach den norwegischen Terroranschlägen zirkulieren Breiviks Kampfbegriffe und Denkfiguren durch die deutsche Maskulistenszene. Gepostet von Referatsleiter 408, Zentralrat Deutscher Männer. 7. Januar 2013, 19.44 Uhr. wgvdl.com. Hier und jetzt treffen sich Marxismus, Feminismus, homosexuellen Bewegung in einer äußerst wirksamen Symbiose auf dem Fundament des Atheismus. Und hier beginnt die politische Umsetzung der Gender-Theorie in die Praxis von UNO, EU und deren Mitgliedstaaten. Allerdings im positiv besetzten Tarnanzug wie Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichbehandlungsgesetz, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Recht der EU und so weiter. Gendergleichheit ist ein vorgegebenes marxistisches Ziel. Erstmal eine weitere wirre Verschwörungstheorie im World Wide Web. Ich könnte sie einfach abtun, einen Schluck Kaffee nehmen, eine Kippe anzünden, weiter surfen, dazu Radio hören. La, la, la. Wenn es da nicht die Attentate von Anders Behring Breivik gäbe. Wenn am Ende solcher Gedankengänge nicht der Exit Massenmord hieße. Vielleicht kurze Pause, Aschenbecher ausleeren, das kleine Zimmer lüften, in dem mein Rechner steht, und zur Entspannung etwas in der Lokalzeitung lesen. Münchner Merkur, Online-Ausgabe Starnberg, 24. Januar 2013. Artikel: Die Spitze bleibt männlich. Der Landkreis hat 14 Gemeinden. In nur 3 sitzen Frauen auf den Bürgermeisterstühlen. Online-Kommentarspalte: Der Artikel ist echt schlimm. Sexistisch, beleidigend, männerfeindlich. Lokalkompass Mülheim an der Ruhr, 25. Januar 2013. Artikel: Gleichstellung von Mann und Frau. Mülheim unterzeichnet die Europäische Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene. Online-Kommentarspalte: Sie werden also dafür sorgen, dass in der Bildung Jungen künftig weniger diskriminiert werden als heute? Etwa eine halbe Stunde vor dem ersten Online-Kommentar erscheint im Forum »Wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land?« ein Aufruf von Aloski. Er bittet: »Presseartikel bitte kommentieren« und verlinkt die beiden Lokalzeitungen in Starnberg, Bayern und Mülheim, Nordrhein-Westfalen. Ebenso ein Link zu den Tipps und Tricks zum Informationskrieg. Montag, 3. Dezember 2012, 20.49 Uhr. wgvdl.com. Die Männerrechtsbewegung führt in erster Linie einen Informationskrieg. Das heißt, einen Krieg um die Köpfe. Und das in erster Linie im Internet. Etliche Mainstream-Medien verfolgen eine repressive Veröffentlichungspolitik in ihren Kommentaren. Wenn du keine Links mehr setzen darfst, sage, wie man mit welchen Stichwörtern in Google zum gewünschten Artikel kommt. Der maskulistische Informationskrieg zielt darauf, die eigenen Ideengebilde unmerklich gesellschaftsfähig zu machen. Alle großen Netzzeitungen sind Ziel solcher Kampagnen, ob Spiegel Online oder Zeit.de. Selbst am Online-Lexikon Wikipedia wird herumgedreht. Also in Wikipedia spricht man von Edit War. Edit War ist halt ein Editierkrieg, also ein Editieren von Schreiben halt, ne? Wie gestalte ich eine Seite. Aber es sind ja nicht einzelne Edit Wars, sondern die ziehen sich halt über ganze Felder von Themen und es sind immer wieder die gleichen Konstellationen. Und da kann man tatsächlich von einer Art Cyberwar sprechen, zumindest im deutschsprachigen Wikipedia. Andreas Kemper, Wikipedia-Aktivist und Buchautor Der Maskulismus. Im englischsprachigen Wikipedia finde ich den passenden Begriff zur Wahl der Waffe in diesem Cyberwar. Echo Chamber. Eine Botschaft wird aus verschiedenen Ecken eines digitalen Diskussionsraums in verschiedenen Variationen beständig wiederholt, bis sie als Wahrheit wahrgenommen wird. Nach dem Motto, irgendwas bleibt schon hängen. Die automatisierte Variante ist die Filterbubble, die Informationsblase, wie sie Amazon oder andere virtuelle Marketingmaschinen nutzen. Wenn es wieder heißt, das könnte Sie auch interessieren, klicke die Klicke die Klick. Ein wichtiges Argumentationsmuster der Antifeministen ist die Umdeutung von Begriffen. Das gilt nicht nur für Männerbewegung, das gilt auch für Zivilgesellschaft, das gilt für Freiheit, für Geschlechterdemokratie. Alles ursprünglich emanzipatorische Begriffe, die eben umgedeutet werden. Es ist auch kein Zufall, dass diese rechtskonservative Zeitung Junge Freiheit heißt, dass es Blogs gibt wie Eigentümlich frei, Freie Welt, Nett. Ziel dieser virtuellen Umdeutungen sind weniger die Leser der spröden Online-Kommentarspalten als vielmehr die Macher der Netzzeitungen. Sie vermuten in diesen sogenannten Prolog-Geschichten Trends in der Leserschaft aufzuspüren, ein Gefühl für Volkes Stimme zu entwickeln. Volkes Stimme, la la la. Was dem Boulevardjournalismus, das Pin-Up-Girl, wird im Qualitätsjournalismus zum Maskulismus-Artikel. Ein Nagel im Sarg des westlichen Menschen. Amerika kastriert Polizisten und Feuerwehrmänner. Gender Mainstreaming ist eine Art totalitärer Kommunismus, Cicero, in Sachen Sex nicht und Millionen Menschen, viele Millionen Euros kosten wird. Fokus.de. Ich surfe weiter nach solchen Männerfantasien. Diesmal ist der Treffer der Suchmaschine kein Text, sondern eine Podcast-Datei. Etwas zum Hören. Sehr gut. Bereitgestellt durch die Internetplattform Soundcloud mit dem Titel Klaus Teweleit 2012, Wiederkehr der Männerfantasien, Analyse zu Breivik. Die Klangwolke einer Tagung in Mainz. Ich höre das Rascheln des Papiers. Es geht nicht um Ideologie. Die Ideologie ist austauschbar. Es ist scheißegal, ob einer den Islam anklagt, die Juden anklagt, die Arier, die Russen oder sonst wen, das ist prinzipiell auswechselbar. Das spielt überhaupt keine Rolle. Okay, nochmal Anna Spering-Breivik, der sich eine Ideologie anzieht wie eine austauschbare Uniform. Allerdings irgendeine, zwar egal welche, aber irgendeine Verschwörungsideologie ist nötig, um den Massenmord zu legitimieren. Der Antifeminismus produziert solch eine Verschwörungstheorie für das 21. Jahrhundert. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die antifeministische Bewegung sehr heterogen ist, was die politischen Anschauungen angeht. Und das andere, und das ist das Neue, das ist im traditionellen Antifeminismus nicht vorhanden gewesen, ist die männliche Opferideologie, die im Prinzip sagt, dass alle Männer in eigentlich allen Lebenslagen Frauen gegenüber benachteiligt sind. Das entehrte Geschlecht. Das Ende der Männer. Das geschmähte Geschlecht. Männerdämmerung. Der Spiegel. Köln. Ein typischer Vorort. Keine Villengegend. Aber ein Haus, eine Familie. Schlicht. Zaun, etwas Garten oder Abstandsgrün. Das Dachgeschoss ausgebaut. Vielleicht für die Kinder. In diesem Fall ist im ersten Stock auch der Ort, an dem Thomas Gesterkamp seine Männerbücher schreibt. Die neuen Väter zwischen Kind und Karriere. Oder der Titel eines anderen Männerbuchs. gutesleben.de. Die neue Balance zwischen Arbeit und Liebe. Es gibt nun mal auch das Phänomen, dass auf dem Beziehungsmarkt die gut qualifizierten Frauen und die schlecht qualifizierten Männer übrig bleiben. Also die schlecht qualifizierten Männer, in der Männerforschung spricht man in diesem Zusammenhang von den doppelten Verlierern, sind ja nicht nur arbeitslos, sondern sie sind auch nicht interessant für Frauen. Ein Suchbild. Besser ein Suchfilm. Ein YouTube-Clip mit 3 Fehlern. Wir sind noch in dem Kölner Vorort. Ein Haus, eine Familie. Der Mann geht früh morgens zur Stadtbahn, dann die Kinder zur Schule. Dann die Frau zum Tante-Emma-Laden, um das gemeinsame Mittagessen vorzubereiten. Suche 3 Fehler. Auflösung. Erstens, es gibt keinen Tante-Emma-Laden. Zweitens, niemand kommt mittags nach Hause. Drittens, das Ehepaar ist längst geschieden. Ich würde vielen der Männer, die sich in solchen Männerrechtsgruppen organisieren, nicht absprechen, dass sie persönlich betroffen sind. Viele sind tief gekränkt durch eine Trennung, dadurch, dass ihnen ihre Kinder vorenthalten werden. Das ist ein geschlechterpolitisches Minenfeld. Sie lassen sich sozusagen instrumentalisieren von Ideologen, Demagogen, die ein geschlossenes, antifeministisches Weltbild ihnen präsentieren. Also an allem, was sie vielleicht persönlich als Problem wirklich haben, ist dann der Feminismus schuld, sind die Frauen schuld, ist der Staat, der angeblich von den Feministinnen übernommen ist, schuld. Also das ist das Problem. Wenn man sich das aber jetzt in Bezug auf Geschlechterbilder anschaut, dann sind es vor allen Dingen Männer hier, die sind erstmal auf einer individuellen Ebene Opfer. Das passt aber eigentlich nicht in ihr Männlichkeitsbild, weil Männer sind stark, eigenständig, unabhängig, aber keine Opfer. Eine Groschenroman-Fantasie. Gebildeter Mann, wahlweise Chefarzt, trifft Schönheit fürs Leben. Abitur nicht nötig, bevorzugt Krankenschwester oder sie striegelt Pferde. Um das aufzufangen, wird dann diese Konstruktion der männlichen Opferideologie aufgemacht, die dann im Prinzip sagt, nein, es sind alle Männer. Das heißt, es wird einfach dieses Männlichkeitsbild wird erweitert um die Kategorie männliche Opfer. Dadurch, dass es alle Männer sind, bin ich subjektiv nicht mehr irgendwie unmännlich, sondern es sind halt alle Männer dann. Und das ist möglich, weil es halt, und da kommt der Antifeminismus ins Spiel, den allmächtigen Feminismus gibt. Groschenfantasie Variante 2. Reiche Erbin, klug, schön, trifft ebenso schönen, wilden, aber armen Mann. Bevorzugt Künstler, auf keinen Fall Krankenpfleger. Und den alle ihre Freunde ablehnen. Doch sie glaubt an ihn. Glocken, Hochzeit in Weiß, beide sind weiß. Ziehen in weiße Villa mit schattigem Park in der hellen Sonne. Groschenroman Ende. Zurück ins wahre Leben. Real Life, Meat Life, das lebendige Fleisch. Da glaubt sie nicht mehr an ihn. Der Park ist nur ein Grünstreifen, der wiederum eigentlich ein Hundeklo. Es regnet. Oder zumindest ist ein Mann nass gemacht worden. Und gegen den allmächtigen Feminismus, der alle Institutionen unterwandert hat, gibt es dann halt auch keine starke Männlichkeit, die sich wehren kann, sondern da ist man halt als Mann einfach Opfer. Und dadurch funktioniert das halt, ohne die eigene Männlichkeit anzugreifen. Mann, oh Mann! Das angeblich dominante Männer Geschlecht. Als Abfallprodukt der Frankfurter Allgemeine. Ob Frauen die besseren Menschen sind. Der Spiegel. Berlin-Neukölln. Zwischen Spree- und Schifffahrtskanal, der später der Landwehrkanal wird. An der kleinen Fußgängerbrücke ein Nachkriegsbau. In einem der oberen Stockwerke ist das Genderbüro der Unternehmensberaterin Dr. Regina Frei. Homepage gender.de. Sie ist Bloggerin. Im Internet polarisiert sich das Ganze sehr stark. Ich denke nur, man darf bestimmte Dinge da nicht überschätzen. Also die Art der Polarisierung, die im Moment in geschlechterpolitischen Themen stattfindet und die Vehemenz, mit der da bestimmte emanzipative oder Pro-Gleichstellungs-Blogs oder Stimmen, also die Vehemenz, die dagegen im Internet sichtbar wird, die ist tatsächlich schon drastisch teilweise. Also bis hin auch, haben wir gehabt, Morddrohungen, Art von Polemik, die eigentlich überhaupt nicht geht, wenn man irgendwie 3D sich auseinandersetzen würde. Burkhard Körner, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, wo quasi die Grenze des Virtuellen in die reale Welt überschritten wird, wo quasi die virtuelle Gefahr auch als ganz reale Bedrohung wahrgenommen wird, ist, wenn gerade über Internet Outing-Aktionen des politischen Gegners erfolgen, wo Adresse, Wohnort, vielleicht sogar Bild des politischen Gegners gezeigt werden und er dadurch entsprechend bedroht sich fühlen muss. Manifold, Blogger, die Söhne des Perseus, gepostet am 18. Januar 2011, 1.15 Uhr in wgvdl.com. Wichtig! Adressen schweizerischer oder deutscher Frauenhäuser gesucht. Wir sammeln sie für eine kleine Überraschung. An dieser Stelle möchte ich auf die rosa hellblau gestreifte Blumenvase hinter meinem schwarzen Monitor zurückkommen. Thema: Blumenstrauß. Ich hatte mich für Mädchenaugen entschieden. Manche nennen sie auch Sterntaler. Das gibt ein schlichtes gelbes Bouquet. Jede Blume hat etwa 10 gelbe Blütenblätter. Und dann habe ich angefangen, die Blütenblätter einzeln auszureißen. Für jede Beleidigung, für jeden Schlag unter die Gürtellinie 1. Männergenozid. Genderfaschismus. Feminazis. Ein Segen sind neuerdings die Massen. Staatsfeminismus. Feminismus ist ein Kriegsgeschwür. Und es muss die Kinder die müssen fressen den mannlosen, alleinerziehenden Fettwampen. wgvdl.com. Hate Speech, ganz einfach ausgedrückt, ist sowas wie Hasspropaganda auf der einen Seite. Also, dass ich sage, das sind meine Feinde und da gibt es auch keine Möglichkeit, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist strategisch ganz wichtig, weil da gibt es nur noch zwei Lager. Ich muss mich entweder dafür oder dagegen entscheiden. Ich kann nicht irgendwie eine Vermittlerrolle einnehmen. Marburg an der Lahn. Eine große Kreuzung am Fuße des Schlossbergs. Im Osten die Elisabethkirche mit den Gräbern der Elisabeth von Thüringen und dem letzten Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, was hier nichts zur Sache beiträgt. Mit Ausnahme vielleicht, dass die Kantorei der Elisabethkirche in den Frauenstimmen überbesetzt ist. Bei den Sängern jedoch Bedarf besteht. Das andere Element von Hate Speech ist aber tatsächlich ein emotionales Element. Das heißt, die meisten Antifeministen wünschen sich wirklich die Auflösung bis hin zur Vernichtung des Feminismus und mit ihr alle Träger, also feministische Personen, und greifen diese halt dann auch persönlich an mit Morddrohungen. Allgemein bei Frauen und Kindern kommen Vergewaltigungsdrohungen hinzu, bei Männern Kastrationsfantasien etc. An der großen Kreuzung vor der Elisabethkirche beginnt die Ketzerbach, eine ehemalige Allee mit Gebäuden der Philipps-Universität. Dort forscht der Soziologe Hinrich Rosenbrock. Seine Stimme kennen wir jetzt schon. In seinem Arbeitsraum 8 alte Computer, ausgemustert. Vielleicht noch brauchbar. Manche Forschungsgebiete an deutschen Universitäten haben knappe Kassen. Der Forscher, der sich seinen Schreibtisch mit dem EDV-Schrott teilt, kam von der Bochumer Ruhr-Universität nach Marburg. In Bochum war Hinrich Rosenbrocks Forschungsgegenstand die antifeministische Männerrechtsbewegung. Denkweisen, Netzwerke und Online-Mobilisierung. WGVDL.com ist vor allen Dingen das Eingangsportal für das Forum, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land. Dieses Forum ist das größte deutschsprachige Forum, das es zurzeit gibt. Da zeigt sich ganz stark diese antifeministische Grundhaltung, wo halt davon ausgegangen wird, dass Deutschland vom Feminismus beherrscht würde und dass es halt in Form von einer Femokratie alle Bereiche durchdringen würde und Menschen, die den Feminismus ablehnen oder halt Männer in diesem Land keine Chance hätten. 312.896 Postings in 40.841 Threads. Zwei Archive. Zum Portal gehören auch der Femokratie-Blog und Wikimania, das Online-Lexikon der Maskulisten. Oldschool-Webdesign aus den Zeiten des Usenet. Gelber Hintergrund, blaue Schrift. Keine weitere Grafik. Lediglich ein Button zum Facebook-Auftritt und drei Eingabefenster für die Suchfunktion. Darüber der Titel: Wenn der Mensch zur Menschin wird. Oder wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land? Wir finden auf wgvdl.com sehr extreme Positionen. Das geht von rassistischen Argumentationen über Forderung zur Abschaffung des Strafparagraphen Vergewaltigung in der Ehe. Das geht darüber, dass halt über sogenannte lila Pudel, also Männer, die nicht die Geschlechterpolitik der Antifeministen vertreten, Listen geführt werden. Das heißt, es wird versucht, möglichst viele Informationen über diese Person zu kriegen und sie halt aufzulisten. Das heißt, wir haben es hier mit einem Blog zu tun, der eindeutig nicht mehr in allen Punkten im verfassungsmäßigen Rahmen sich bewegt. Die Agenda von wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land, ist ein anderer Staat, ohne Freiheit, Gleichheit und ausschließlich mit Brüderlichkeit. Menschenwürde überflüssig. Das jetzige Deutschland muss weg, denn da regiert die allmächtige Verschwörung der Femi-Nazis. In meinem Browser oben in der Adresszeile kann ich ein kleines Skript aufrufen. Mit einem rechten Mausklick löst sich die Internetadresse auf und ich sehe, wer eine Seite betreibt. Zum Beispiel, wer hinter wgvdl.com steckt. Provider, Intergenius AG Hürth bei Köln, Rechenzentrum in Straßburg, Französische Republik, Registrant nicht erkennbar, Privatsphäre geschützt durch Fundación Private Voice Panama. Betreiber von wgvdl.com waren bis 2012 Christine und Rainer H. Das Impressum verweist auf eine im Internet kursierende Falschadresse in der Türkei, wahlweise Istanbul oder Ankara. Die Traceroute führt zum Server nach Straßburg. Die sich da ins Ausland verlegen, sind natürlich häufig Seiten, die auch hinter den Inhalten stehen und die gerade nicht extremistische Inhalte löschen. Dort kann ich natürlich dann auch dem Betreiber der Seite diese Inhalte zurechnen und damit wird die Seite grundsätzlich Selbstbeobachtungsobjekt. Die kann auch bei uns beobachtet werden und wird auch bei uns beobachtet. Manche Seiten verschwinden ganz aus dem sichtbaren Teil des Internets. Zum Beispiel Feminismuskritik EU. Das Forum nannte sich Blaue Burg. Um es wiederzufinden, muss ich archive.org aufrufen. Das Internetarchiv aus San Francisco und im ägyptischen Alexandria speichert die Geschichte des gesamten World Wide Web, zumindest in Auszügen, weit über 150 Milliarden Seiten. Via archive.org finde ich die virtuellen Ruinen der Blauen Burg. Kurz vor Weihnachten 2012 klappte sie ihre digitalen Zugbrücken hoch. Sodala, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Da in manchen Beiträgen mehr als Grenzwertiges geschrieben wurde und ich keine Lust darauf habe, dass ja irgendwelche Schlapphüte aufkreuzen, wurden alle alten Beiträge in den User-Bereich verschoben. Es ist also alles noch da, kann aber nur eingeloggt angeschaut werden. In diesem Sinne. Münchner Norden. Ein Areal zwischen Olympiagelände, Allianz Arena und bayerischen Motorenwerken. Ein mit Backstein verkleidetes Gebäude. Kein Behördenschild, privater Wachdienst. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz. Ein langer Weg von der Schranke zum Haupteingang. Kein Schatten, keine Deckungsmöglichkeit. Eine Computerspielfantasie. Level 1. Ground Floor. Mit einem Hechtsprung durch den Haupteingang. Lähmschuss nach links, der Pförtner erstarrt. Ich nehme seine weiß-blaue Schlüsselkette. 100 Punkte. Blick nach rechts, Blick links, Blick nach oben. Die goldene Kugel. Sieht aus wie Christbaumschmuck. Treffer. Energiekonto gefüllt. Ich erreiche den Aufzug. Level 2. Ich bin weiblich. Halbnackt. Aber schwer bewaffnet. Oder eine sexy Handlangerin des männlichen Helden. Oder seine attraktive Gegenspielerin. Oder einfach nur hübscher Hintergrund. Couleur-Dame des wahren Kämpfers. Oder er rettet mir das Leben. Kuss. Level 3. Der Aufzug stoppt. Also es ist zunächst so, dass der Antifeminismus oder auch eine Benachteiligung der Frau durch Zuschreibung bestimmter Rollen jetzt nicht eine Thematik per se des Rechtsextremismus ist. Vielmehr ist es so, dass im Rechtsextremismus wir immer wieder tradierte Rollenbilder finden. Game Fantasy 2. Ein Frauengesicht. Ich kann mit dem Cursor über ihr Gesicht fahren und jeder Klick ist ein Schlag. Zuerst fette Pfeilchen, dann platzen die Lippen. Das interaktive Spiel heißt Beat Up Anita Sarkeesian. Die amerikanische Bloggerin hatte die weiblichen Charaktere in den Games kritisiert. Der Entwickler des Prügelspiels wollte sie mit seiner Erfindung nicht beleidigen, sondern nur in den Dialog mit ihr treten, sagt er. Virtuell, nicht fleischlich. Wir stellen allerdings schon fest, dass im Internet immer wieder einzelne Personen Überlegungen wie der Breivik beispielsweise, dass das Durchbrechen überkommener Rollenerwartungen letztlich die Kampfeskraft der weißen Rasse schwächen, auch so geteilt werden. Burkhard Körner, Verfassungsschutz Bayern. Sein Büro im vierten Stock wirkt wie ein überdimensionierter Hochstand oder die Aussicht einer Feuerwache. Bei Föhn reicht der Blick von hier bis in die Alpen. Austauschbarkeit der Ideologie. Rasse, Nation, Kultur, Geschlecht, Frau, Mann, Mädchen, Junge, vollkommen egal. Es geht um den Sound. Und der Sound ist immer der gleiche. Es gibt keine Gleichheit, sondern eine biologische oder von einem Gott gewollte Ungleichheit. Es gibt ein vorgegebenes Oben und Unten und eine allmächtige Weltverschwörung, die dafür sorgt, dass die, die zur Vorherrschaft geboren sind, wieder natürlich nach unten gedrückt werden. Wir müssen uns die strukturelle Gewalt zurückerobern. Die totalitäre Polarisierung der Gesellschaft. Wollt ihr den totalen Genderismus? Mandat.de. Kurzer Selbstvergewisserungsklick. bundestag.de/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg01.html. Kapitel Grundrechte, Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Der Antifeminismus ist eine Ein-Punkt-Bewegung, die ein einzelnes, jedoch zentrales Verfassungsgebot angreift. Die Gleichheit als Grundlage der Demokratie. Der Maskulismus geht dabei vor wie eine rechtsextreme Organisation, die allerdings nur virtuell existiert, die keine Aufmärsche mehr veranstaltet oder Saalschlachten, wie im analogen 20. Jahrhundert. Die Arbeitsteilung ist jedoch die altbewährte. Digitale Schläger, die mit Hate Speech zum Hass aufstacheln. Parallel dazu die vermeintlich Gemäßigten, die sich als Bändiger der Schläger andienen. Anhänger, Follower des digitalen Maskulismus können ein Attentat verüben oder einem Attentat applaudieren, denn die Cybertheorie wirkt auf das lebendige Fleisch. Die beiden Plattformen sind kompatibel. Ob Oslo 2011 oder Oktoberfest 1980. Das Ziel der Anschläge sind Menschen, die sich wohlfühlen in einem demokratischen Staat. Die wahren Opfer sind diejenigen, die sich an der Gleichberechtigung erfreuen auf der Wiesen in München wie auf einem Jugendcamp in Utøya. Ich fühle mich nicht wirklich jetzt bedroht, aber ich weiß eben auch, da sitzen Leute, die sind ziemlich durchgeknallt. Also Breivik war auch Antifeminist. Es hätte auch niemand wahrscheinlich gedacht, dass in Norwegen jemand halt einen Attentat begeht und 70 Leute erschießt, aber der gehört eben auch genau zu dieser Szene. Andreas Kemper, Blogger, Wikipedia-Aktivist, Münster. Ich habe damals in meinem Blog eine Analyse der ganzen Wahlprogramme gemacht, der verschiedenen Berliner Parteien, und habe diesen Widerspruch bei den Piraten mal aufgedeckt, dass sie einerseits sagen, ja, Geschlecht ist keine Kategorie mehr, aber natürlich sehr männlich dominiert sind. Dann hat eine Tageszeitung ein Interview mit mir darüber gedruckt und danach ging halt das los, was man ja heutzutage Shitstorm nennt, also extrem diffamierende Kommentare. Es ist natürlich auch verletzend und nicht sehr erfreulich, wenn man dann beschimpft wird im Internet. Regina Frei, Bloggerin, Unternehmensberaterin, Berlin. Ich habe mich ja mit dieser Expertise in diesem Umfeld unbeliebt gemacht und seitdem wird im Netz versucht, meinen Ruf zu schädigen mit Falschbehauptungen, die dann eben stark verlinkt werden. Was das Ranking angeht, sind die eben sehr geschickt. Thomas Gesterkamp, Männerbuchautor, Köln. Die erste Morddrohung habe ich kurz nachdem die Expertise veröffentlicht worden ist erhalten, beziehungsweise habe sie halt im Internet gefunden mit dem entsprechenden Foto, das auch bei der Veröffentlichung und in der Presse von mir zu sehen war. Und wo dann halt explizit ein antisemitischer Bezug war mit Rosenbrock, der Name klingt jüdisch, ich werde ihm persönlich die Kehle aufschlitzen. Was die zweite Morddrohung angeht, also die sich an meine Eltern richtete, Hini, du Hurensohn, ich werde deine Scheißalten ausspüren und anzünden, da habe ich keinen konkreten Anlass, sondern verorte das halt eigentlich im Allgemeinen, dass immer wieder was kommt. Hinrich Rosenbrock, Sozialwissenschaftler, Marburg. Wenn ich den Namen des Wissenschaftlers google, verlinken 4 der ersten 10 Snippets auf maskulistische Schmähpropaganda. Zum Beispiel Leutnant Dino, alias Detlef B. Der Cyberleutnant ist die große Ausnahme unter allen Hetzern. Detlef B. musste sich lebendigen Fleisches verantworten vor dem Landgericht Magdeburg. Zivilrechtlich, nicht strafrechtlich. Eine Bloggerin hatte gegen die Verwendung ihrer Fotos und Texte auf seiner Frauenhassseite geklagt. Darüber höhnte der Cyberleutnant virtuell im Forum, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land. wgvdl.com. Anscheinend hat meine liebe Klägerin ihr gesamtes Privatleben mit dem Prozess zu tun gehabt. Böse Männer riefen ihren Arbeitgeber an. Sie bekommt regelmäßig Päckchen. Wohl auch heute noch, die sie nicht bestellt hat. Das absolute Highlight? Nach ihrer Abmahnung gegen mich hat die Autorin 2 Schränke und ein Fahrrad per Hermes erhalten. Ich weiß nicht. Der 4. Versuch in der Suchmaschine der Bundesregierung, mich nach Plänen gegen antifeministische Umtriebe zu erkundigen. Nun ein Treffer. Mit dem Buzzword Volksfälzung. Link auf die Pressemitteilung des Bundesfamilienministeriums. Wo Werte vermittelt werden, die nicht auf dem Boden unserer Verfassung stehen, gilt es einzuschreiten, betont Bundesfamilienministerin Christina Schröder im Bild-Online-Interview. Was nicht ganz stimmt. Der Gegencheck bei Bild.de ergibt, das Originalinterview befasst sich nur mit islamischen Gemeinden, von denen einige nicht ganz auf dem Boden der Verfassung stünden, weil sie Frauen als Wesen ohne Würde behandelten. Nachfrage bei der Bundesregierung. E-Mail. Plant die Bundesministerin Dr. Christina Schröder Maßnahmen zur Eingrenzung der Gefahr des Antifeminismus bzw. des Maskulismus in Deutschland? Zum Beispiel im Rahmen der Geschlechterpolitik oder der Präventionspolitik des Bundesministeriums gegen Rechtsextremismus. Die Ministerin lässt über einen Sprecher ausrichten. Wenn in Deutschland Personen, gleich ob Frauen oder Männer, aufgrund ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Orientierung meinen, diskriminiert zu werden, so steht ihnen der Rechtsweg offen. Darüber hinaus können sie sich stets an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. www.antidiskriminierungsstelle.de. In Norwegen sieht man das selbstverständlich anders. Terrorismus- und Rechtsextremismus-Experten empfehlen in einem Bericht, finanziert vom nordischen Ministerrat, ein 10-Punkte-Programm. Punkt 1. Antifeministische Bedrohung und Belästigung muss gesetzlich verboten werden. Volksverhetzung im Internet muss genauso verfolgt werden wie die Volksverhetzung in der Öffentlichkeit. Das klingt schon ganz anders als der Tipp von Bundesministerin Christina Schröder, sich an das Online-Kontaktformular der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu halten. Aber Oslo, 722, wie es in Skandinavien heißt, ist von Berlin weit weg, zeitlich wie räumlich. 2011 und 1000 Kilometer. Genauer gesagt, ein Klicke-die-Klicke-die-Klick. Es schellt an der Tür. Ein Paketdienst. Kurz bin ich irritiert. Ein lila Pudelwink vom Cyberleutnant? Könnte aber auch der Blumenstrauß sein, den ich bestellt habe. Online. Für meine Vase hinter dem Monitor. Um die zerrupften Mädchenaugen zu ersetzen. Natürliche Schönheit, heißt der Internetstrauß im Vorzugsangebot. Keine Ahnung, was das sein soll. Bis der Versandservice die Treppe heraufsteigt, werfe ich mir schon meinen Mantel über. Ich will weg vom Rechner und lebendig fleischlich ins Kabarett. Ganz real und wirklich away from Keyboard. Was ist denn der Mann von heute? Der Bub von gestern. Und was ist der Bub von heute? Der Depp von morgen. Weil er nämlich das Weibliche an sich von Haus aus immer nur als Besatzungsmacht kennenlernt. Das geht los im Kindergarten. Danach Grundschule. Mit wem hast du es da als du zum Tor? Nur Frauen. Maskuline Muskelspiele. Feature von Ralf Hohmann. Es sprachen Katrin von Steinburg, Michael Tregor, Helmut Stange und Peter Veit. Ton und Technik Markus Huber. Regie Karl Bruckmeier. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2013.